Guten Tag, kleine Freunde. Hört ihr auch so gerne Märchen von furchterregenden Ungeheuern, Zauberern, Hexen und feuerspeienden Drachen, wie mein kleiner Freund Jan? Als ich das letzte Mal ein Märchen erzählt habe, kam Jan nach der Sendung ganz enttäuscht zu mir und sagte vorwurfsvoll, »Da ist ja wieder kein Drachen drin vorgekommen, Ole Bole.« An diesem Tag nahm ich mir vor, euch unbedingt das Märchen zu erzählen, das ich unlängst in einem schönen Märchenbuch gefunden habe. Und ich glaube, diesmal wird Jan mit mir zufrieden sein. Denn es heißt... Der Drache mit den veilchenblauen Augen. Es war einmal ein kleiner Drache, der hieß Pirniplix. Seine Eltern lebten in einer Höhle am Fuß der sieben Berge. Der Vater war ein großer und stolzer Drache, denn er hatte nicht nur drei Köpfe wie die meisten Drachen, sondern deren sieben. Die Mutter legte alle sieben Jahre vier Eier und saß siebenmal sieben Wochen auf dem Nest, um die Eier auszubrüten. Dann war es soweit. Die Jungen zerbrachen die Eierschalen und schlüpften heraus. Einmal aber kamen nur drei Drachenkinder zur Welt. In dem vierten Ei rührte sich nichts. Allmählich wurde der Drachenvater ungeduldig. Ich glaube, es hat keinen Zweck, Frau, dass du noch länger auf dem Ei hockst. Wir wollen es fortwerfen. Oh, hab noch ein wenig Geduld. Mir ist, als hätte sich vorhin etwas gerührt. So? Lass mal sehen. Tatsächlich, da ist ein Riss in der Schale. Aber... ich rieche gar nichts. Es muss doch ordentlich nach Pech und Schwefel riechen, wenn ein Drachenkind schlüpft. Ich rieche auch nichts. Aber sieh, jetzt platzt das Ei. Und da... oh, oh! Was denn? Nein. Was ist denn das? Es hat ja nur einen Kopf. Sonst aber scheint es gesund zu sein. Ein Kopf. Welche Schande. Und ich hatte so gehofft, wenigstens eines meiner Jungen würde wie ich ein Siebenkopf sein. Oder gar ein Drache mit 13 Köpfen. Ja, da könnte man stolz sein. Und nun das... ein Einkopf. Alle werden mich auslachen. Aber man sagt, es hätte auch schon berühmte einköpfige Drachen gegeben. Oh Mann, ärgere dich also nicht. Dummes Schwein, Weibergeschwätz. Es ist und bleibt ein minderköpfiges Unglück. Aber... was denn noch? Einen Namen. Wir müssen ihm einen Namen geben. Namen, Namen, Namen. Ein Pirniplix ist er. Was? Ja, und ein Pirniplix bleibt er. Wasser! Ein Pirniplix. So wurde der kleine Drache fortan Pirniplix genannt. Denn Pir heißt in der Drachensprache eins und Plix heißt Kopf. Er wurde von seiner Mutter gehegt und gepflegt, wie seine Geschwister auch. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Denn alle Mütter verwöhnen gern ihre kleinen oder kränklichen Kinder. Manchmal sang sie ihm das alte Drachenlied vor und Pirniplix hörte jedes Mal begeistert zu. Dridra Drachentanz, tanz den großen Drachentanz, lass die Augen glänzen, schlag mit euren Schwänzen. Eins, zwei, drei, das gibt ein Geschrei, dass es durch den Wald schallt. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Dridra, Drachentanz, tanz den großen Drachentanz. Feuer, Rauch und Funken, da zittern Frösch und Unken. 4, 5, 6, da fürchtet sich die Hex. Nur die Drachen lachen. So kam der 17. Tag. Das ist der Tag, an dem die Drachenkinder zum ersten Mal ihre Augen richtig öffnen. Bis dahin machen sie nur einen winzigen Spalt auf, damit sich die Geschwister nicht gegenseitig im Nest erschrecken. Denn es ist selbst für einen Drachen fürchterlich, aus großer Nähe in ein Drachenauge zu blicken. Deshalb meiden Drachen auch klares Wasser und Spiegel sind ihnen ein Greuel. Als Pirniplex die Lider zum ersten Mal aufriss, bekam seine Mutter einen Schreck. Pirni? Ja, Mama? Sieh mich mal an. Nein, auch das noch. Was ist denn, Mama? Du hast ja veilchenblaue Augen. Ja, Mama? Mit zitronengelben Pünktchen. Ist das schön, Mama? Ach, das ist entsetzlich. Sieh dir deine Geschwister an, Pirni. Die haben alle schöne, feuerrote Augen. Ich mag gar nicht in ihre Augen sehen, Mama. Kannst du wenigstens Funken aus den Augen schlagen? Wie macht man das, Mama? Du musst die Augen ganz weit aufreißen und die Luft durch die Nase pressen. So, Mama? Ach, du armes, unglückliches Kind. Du kannst nicht einmal Funken schlagen. Komm, versteck dich nur, damit du Papa nicht unter die Augen kommst. Na schnell, Pirni! Oh. Guten Abend, Frau! Guten Abend, Pirniplex! Wohin so schnell, Kleiner? Pirni? Pirniplex, komm sofort hierher. Sieh mich mal an. Richtig. Papa. Sowas. Nein, sowas. Hinaus aus meiner Höhle. Du Einkopf. Papa. Bügelechse. Papa. Du blauäugige Scheißer. Papa. Und dass du mir nie wieder unter die Augen kommst. Hinaus. Hinaus. Mama, Hilfe. Mama. Pirniplex rannte so schnell die Beine ihn trugen, denn der Vater sah gar schrecklich aus in seinem Zorn. Aus seinen 7 Augenpaaren schlugen blitzende Funken. Feuer und dicker schwarzer Rauch quoll aus allen 7 Mäulern. Plötzlich verlor Pirniplex den Boden unter den Füßen. Weil er sich andauernd umblickte, ob auch niemand ihm folgte, hatte er nicht gesehen, dass sich eine tiefe Schlucht vor ihm auftat. Er schlug verzweifelt mit den Flügeln und da merkte er, dass er fliegen konnte. Er fand es wunderschön. So schön, dass er darüber sogar seinen Kummer vergaß und nicht mehr daran dachte, dass er sich nun allein und ohne Hilfe der Eltern durch das Leben schlagen musste. Er flog, bis die Sonne unterging. Dann war er so müde, dass er gleich einschlief, als er sich unter einem Baum zur Ruhe setzte. Nanu! Was bist denn du für einer? Ein Drache. Wie? Wie ein Drache? Ein richtiger Drache? Ja, hast du denn noch nie einen Drachen gesehen? Nur von Weitem. Drachen sind gefährliche Scheu. Ach du Schreck. Wohin so schnell? Warte doch. Damit du mich fressen kannst? Nein, nein. Aber ich will dich überhaupt nicht fressen, bestimmt nicht. Du tust mir wirklich nichts? Glaub mir, ich kann keiner Fliege etwas zuleide tun. Wirklich? Ich bin nämlich eine Fliege. Tatsache? Ich habe noch nie eine Fliege gesehen. Komm mal näher. Ich weiß ja nicht. Aber komm doch. Ich will doch nur mit dir sprechen. Ich bin bloß ein Kind. Ein Drachenkind. Du siehst wirklich nicht gefährlich aus. Nanu, du hast ja blaue Augen. Das ist ja das Schlimme. Mein Vater hat mich aus der Höhle gejagt, weil ich keine feuerroten Augen habe, sondern veilchenblaue. Was? Und weil ich kein Feuer spucken kann und weil ich nur einen Kopf habe. Oh. Nicht einmal einen richtigen Namen haben mir meine Eltern gegeben. Sie nennen mich nur Birniplix. Ich weiß gar nicht, was du hast. Birniplix? Ich wollte, ich hätte so einen schönen Namen. Aber wir Fliegen heißen alle nur Brumm. Brumm? Und veilchenblaue Augen finde ich viel schöner als feuerrote. Und dass du nicht Feuer spucken kannst und nur einen Kopf hast. Ich kann auch nicht Feuer spucken und habe auch nur einen Kopf. Aber lass ich ihn deshalb hängen? Du bist aber auch kein Drache. Nein, das bin ich nicht. Siehst du, und was soll ich jetzt tun? Ich habe nichts zu essen, ich habe kein Nest, ich habe niemanden, der mit mir spielt. Willst du meine Freundin sein und mit mir spielen? Deine Freundin will ich schon sein. Ich habe mir immer einen großen, starken Freund gewünscht, der mich beschützt. Aber spielen? Wie wollen wir miteinander spielen? Du bist so groß und ich bin so klein. Ich bin gar nicht groß, ganz klein bin ich. Für eine Fliege bist du riesengroß. Spiel lieber mit den anderen Drachenkindern. Wo? Ich habe vorhin welche auf einer Waldlichtung gesehen, gar nicht weit von hier. Soll ich dich hinführen? Gern. Die kleine Fliege setzte sich in Pirniplix' Ohr und zeigte ihm so den Weg zu der Wiese, auf der sie die Drachenkinder hatte spielen sehen. Aber am Waldrand blieb sie zurück. Nein, nein. Ich will lieber hier bleiben. Wer weiß, ob die anderen Drachenkinder auch so nett sind wie du. Komm ruhig mit, ich werde dich beschützen, ich bin doch dein Freund. Nein, sicher ist sicher. Ich sehe euch zu. Und wenn du genug gespielt hast, kannst du ja wieder zu mir kommen. Versprich mir, dass du auf mich wartest. Klar, mach ich. Dann geh schon. Hey, ihr da, darf ich mitspielen? Du? Bist ja ein Kopf. Kannst du überhaupt schon Feuer spucken? Ja. Guck mal, der kann nicht Feuer spucken. Und er hat auch blaue Augen. Sollen wir spielen? Hau bloß ab, du Luftspucker, du Luftspucker. Auf die Haut. Ein Kopf, ein Ball. Hau ab, los! Komm schnell, komm schnell! Komm, komm! Du meine Güte! Wie sie dich zugerichtet haben! Ganz zerbissen und angesenkt! Sag ich's nicht? Drachen sind Scheusale! Aber ich doch nicht! Nein, du scheinst tatsächlich eine Ausnahme zu sein. Wenn ich wenigstens was zu essen hätte, ich hab schrecklichen Hunger, Fliege! Ach, meine Güte! Wo bekommen wir bloß etwas zu essen für dich? Trinkst du vielleicht Kuhmilch? Ich weiß nicht. Bisher habe ich immer nur Drachenmilch getrunken. Ach was, Milch ist Milch. Komm, hinter dem Wald auf der Wiese stehen Kühe. Die werden dir schon zu trinken geben. Komm. Die beiden flogen zu einer anderen Wiese. Da die Kühe gerade gemolken wurden, versteckten sich die beiden unter den Bäumen, bis die Bauern davonfuhren. Es roch wundervoll nach Milch. Pirniplix schnupperte mit weit geöffneten Nasenlöchern und passte ganz genau auf, woher die Milch kam. Aber dann traute er sich doch nicht an die Kühe heran. Pirniplix hatte Angst. Also sowas will ein Drache sein? Ein Angsthase bist du, fürchtet sich vor einer Kuh. Aber sie hat Hörner und große Füße und überhaupt, ich glaube, Milch schmeckt mir nicht. Aber du kannst doch nicht hungrig bleiben. Weißt du vielleicht, wo es Honig gibt? Honig? Ja, hier in der Nähe gibt es einen Wildbienenstock. Oh. Aber die Bienen sind ein gefährliches Volk. Viel gefährlicher als Kühe. Für dich vielleicht. Ich aber bin ein Drache und vor so kleinen Bienen habe ich keine Angst. Führ mich schnell hin, mein Magen knurrt. Fliege. Aber die Bienen stechen. Lass es lieber. Nein, nun gerade nicht. Zeig mir den Bienenstock oder ich will nicht mehr dein Freund sein. Ich hätte Angst vor Bienen. Drachenschwanz tanzt den großen Drachentanz. Fuchs und Wildschwein fliehen, Gans und Ente ziehen. 7, 8, 9, auch die Wölfe schreien. Nur die Drachen lachen. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha, ha, ha. Dridra Drachenschwanz tanzt den großen Drachentanz. Tannen, Kiefern, Fichten, selbst die Bären flüchten. Eins, zwei, drei, das gibt ein Geschrei. Nur die Drachen lachen. Ha, ha, ha. Na, wo ist der Bienenstockfliege? Na, siehst du dort das Loch im Baum? Hm? Das ist ihr Schlupfloch. Und wie herrlich es hier nach Honig riecht. Oh, und wie... Oh, oh. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe, au, au, Hilfe, Fliege, Doniplex. Fliege, Doniplex. Hilfe, Doniplex. Oh. Hier, hier, wo steckst du? Hier im Gebüsch, Fliege. Was machst du denn da? Ich sterbe jetzt. Um Himmels Willen, was ist geschehen? Du weißt doch, die Bienen. Ich kann nicht mehr fressen und muss verhungern. Hätte ich nur auf dich gehört, Fliege. Du Dummkopf. Bienenstiche gehen doch wieder weg. Steck mal die Zunge raus. Ah. Ach, halt so schlimm. Übermorgen merkst du gar nichts mehr davon. Bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Ach, was für ein Glück, dass ich wenigstens dich habe. Du bist eine richtige Freundin, Fliege. Ach, weißt du... Was ist, Brumm? Bist du etwa nicht meine Freundin? Doch, aber... Aber was? Ich wollte mich gerade von dir verabschieden. Oh. Ich kann nicht länger bei dir bleiben, Pyrniplex. Was? Aber warum denn nicht? Ich denke, du bist meine Freundin. Du kannst mich doch nicht einfach so allein lassen. Natürlich bin ich deine Freundin. Und trotzdem muss ich dich verlassen. Dein Leben ist nicht mein Leben. Du wirst noch lange ein Kind bleiben. Drachen werden 100 Jahre alt. Und älter. Ja, siehst du. Und wir Fliegen messen unser Leben nur nach Tagen und Wochen. Es gibt sogar Fliegen, die nur einen einzigen Tag leben dürfen. Oh. Ja. Und ich bin seit heute erwachsen. Und muss an den Ernst des Lebens denken. Eier legen. Aber das kannst du auch hier? Nein. Das geht wirklich nicht. Hm? Weißt du, ich bin nicht von hier. Ich habe nur einen Ausflug in die Welt gemacht. Ich wohne in der Stadt. Und muss wieder zurück. In die Stadt? Du willst zu den Menschen? Natürlich, du Angsthase. Oh, bleib doch noch. Es geht wirklich nicht, Ponyplix. Ich bin verlobt. Und habe versprochen, zurückzukommen. Und was man verspricht, das muss man auch halten. Willst du nicht mitkommen? Zu den Menschen? Nein, niemals. Ich bleibe lieber im Wald. Allein, ohne Freunde. Pony. Fliege, versprich mir wenigstens, dass du mich mal besuchst. Das verspreche ich dir. Also, mach's gut. Leb wohl, Ponyplix. Auf Wiedersehen, Brumm. Pass gut auf dich auf. Mach ich. Bis bald. Nun war der kleine Drache wieder allein. Aber Hunger musste er nicht leiden, denn er fand eine ausgebrannte Mühle. In der entdeckte er eine Kammer voll Korn. Das hatten die Menschen zurückgelassen, weil es bei dem Feuer angesenkt und deshalb ungenießbar geworden war. Pirniplix aber leckte sich das Maul vor Wohlbehagen. Mit der Zeit wurde es ihm jedoch zu langweilig in seiner Mühle. Eines Abends dachte er, ach, wärst du nur mit Brumm geflogen. So schlimm werden die Menschen schon nicht sein. Und als er aufwachte, beschloss er, sich auf den Weg zu machen, um Brumm zu suchen. Bald sah er die Dächer einer kleinen Stadt unter sich liegen. Hey, du da! Meinst du mich, du komischer Vogel? Ich bin kein Vogel, ich bin ein Drache. Ein Drache? Du? Ich bin schon weit umhergekommen, sogar bis nach Afrika. Aber einen Drachen wie dich habe ich noch nie gesehen. Ich bin aber ein Drache. Und wer bist du? Ich? Hm? Ich bin die Schwalbe vom Kirchturm. Dann kennst du dich sicher aus. Ich suche meine Freundin, die Fliege. Hast du sie gesehen? Ich habe viele Fliegen gesehen. Fliegen esse ich für mein Leben gern. Was? Du wirst doch nicht etwa meine Freundin gefressen haben. Ach, ich habe nur Spaß gemacht. Ich fange nur Mücken. Dein Glück. Dann sage mir, wo ich die Fliege finden kann. Was weiß ich? In jedem Haus da unten könnte sie sein. Vielleicht wissen es die Drachen. Frag sie doch einmal. Drachen? Welche Drachen? Welche Drachen? Siehst du nicht da hinten die bunten Punkte am Himmel? Das sollen Drachen sein? Natürlich. Das sind richtige Drachen. Nicht solche grünschuppigen Ungeheuer wie du, sondern lustige Drachen. Rund und bunt oder viereckig und mit langen Schwänzen, die im Wind flattern. Und wo wohnen sie? Wo wohnen sie? Na, bei den Kindern. Überall in den Häusern. Jedes Kind baut sich einen Drachen, wenn der Wind weht. Baut sich? Das ist ja merkwürdig. Drachen schlüpfen doch aus den Eiern. Bei dir zu Hause vielleicht, aber nicht bei uns in der Stadt. Damit verschwand die Schwalbe. Pirniplix versteckte sich hinter einer Wolke und betrachtete die Stadt zu seinen Füßen mit all den bunten, runden und viereckigen Drachen. Die Drachen hier scheinen wirklich ganz anders zu sein als zu Hause in den sieben Bergen. Ich will es mal versuchen. Hallo, Drache. Guten Tag. Darf ich mitspielen? Du, warum antwortest du nicht? So ein Flegel kann doch wenigstens antworten. Probieren wir es halt bei einem anderen. Hallo, du Drache. Darf ich mit dir spielen? Vielleicht können die Drachen hier gar nicht sprechen. Oder sie können am Ende nicht hören. Aber Ohren scheinen sie doch zu haben. Guten Tag, Vetter! Oder sie sind zu stolz, sich mit einem grünen Drachen aus den Bergen abzugeben. Nun, sie werden sich schon an mich gewöhnen. Ich will einfach mitspielen. Brumm, brumm, brumm, Drache flieg herum. Tut dir niemand was zu leide, ist das Leben eine Freude. Brumm, brumm, brumm, Drache flieg herum. Plötzlich verschwand ein Drache nach dem anderen. Sie ließen sich zu Boden gleiten, von einem Jungen oder einem Mädchen unter den Arm nehmen und davontragen. Schließlich flog auch Pirniplix hinunter. Da saß ein Junge auf einem Stein und weinte. Ob ihm sein Drache davongeflogen war? Pirniplix stellte sich hinter ihn und hustete. Du, warum weinst du? Weil ich keinen Drachen habe. Dann spiel doch mit mir. Ich möchte aber einen Drachen haben. Ich bin doch ein Drache. Dreh dich mal um und sieh mich an. Ein Drache? Hm? Hilfe! Ein richtiger! Weißt du auch nicht? Nein, bestimmt nicht. Aber sicher spuckst du Feuer. In allen Märchen heißt es, dass Drachen Feuer spucken. Ja, das stimmt, aber ich kann kein Feuer spucken, nur warme Luft. Oh. Sieh mal her. Deshalb hat mich mein Vater aus der Höhle geworfen. Nee. Und wegen meiner blauen Augen. Und jetzt bin ich allein und suche meine Freundin, die Fliege Brumm. Hm? Oder jemand anderen, der mit mir spielt. Ja. Willst du vielleicht? Wie kannst du fliegen? Fliegen? Und ob? Sieh mal her! Achtung, jetzt geht's los! Eine Spirale! Eine Acht! Überschlag! Stopp! Klasse! Nun kann ich fliegen? Du bist der schönste Drache, den ich je gesehen habe. Oh, willst du also mein Freund sein und mit mir spielen? Ich heiße Pirniplix. Und ich heiße Konrad. Klar will ich dein Freund sein und mit dir spielen. Aber dann muss ich dir eine Schnur um den Hals binden. Abgemacht? Abgemacht. Also los. Morgen. Jetzt muss ich nach Hause. Oh. Die Großmutter wird schon schimpfen, weil ich so spät komme. Und Schularbeiten muss ich auch noch machen. Eine ganze Tafel voll Rechenaufgaben. Nimm mich doch mit, ich helfe dir. Ich kann schon bis 20 zählen. Pass mal auf. 1, 2, 3, 4, 5... Das wird nicht reichen. Wir rechnen schon weiter. Und außerdem, was sollte ich Großmutter erzählen, wer du bist und woher ich dich habe? Das glaubt mir doch kein Mensch. Ein richtiger Drache, der sogar sprechen kann und einen Namen hat. Hm? Großmutter sagt, die Drachen sind längst ausgestorben. Beinahe. Sehr viele Drachen gibt es auch nicht mehr. Papa sagt, weil die Menschen die Drachen gleich töten, sobald sie uns zu Gesicht bekommen. Doch vor dir habe ich keine Angst. Oh, brauchst du auch nicht. Hm? Aber die Erwachsenen, bestimmt werden sie dich töten, wenn ich dich mit in die Stadt nehme. Und wenn ich mich ganz steif mache wie die anderen? Kannst du das denn? Natürlich. Dann kannst du allen sagen, du hast mich gebaut. Ja, das ginge. Hm? Ich nehme dich mit. Weißt du was? Hm? Du kannst unter meinem Bett schlafen und morgen gehen wir beide wieder hierher. Au, fein. Aber du wirst doch sicher Hunger kriegen. Hab ich jetzt schon. Aha, was fressen denn kleine Drachen? Milch und Honig oder noch lieber angebranntes Korn. Das hab ich nicht. Aber Milch kannst du kriegen. Großmutter gibt mir jeden Tag 2 Becher Ziegenmilch. Und die schmeckt überhaupt nicht. Deine Milch will ich dir gerne geben. Aber Honig und Korn, das haben wir nicht. Wir sind arme Leute, weißt du? Deshalb habe ich auch keinen Drachen. Aber jetzt hast du einen. Ach nein, ja natürlich. Und was für einen. Ja. Komm, wir wollen nach Hause gehen. Ja, nach Hause. Psst, Großmutter ist in der Küche. Schnell unter das Bett. Nein, nicht das. Unter mein Bett. Aber das da ist viel größer, Konrad. Ist aber nicht meins. Los, nun mach schon. Konrad! Ja, Großmutter? Wo warst du so lange? Es ist schon ganz dunkel. Ich komme gleich. Los, weiter nach hinten. Dein Schwanz guckt noch raus. So. Du hast mir doch versprochen, nicht so spät nach Haus zu kommen. Und deine Schulaufgaben hast du auch noch nicht gemacht. Die mache ich jetzt. Und weißt du, Großmutter, ich war vor der Stadt beim Drachensteigen. Ja? Du hättest sehen sollen, wie die Drachen im Wind flogen. Ich möchte auch einen Drachen haben. Du weißt doch, das geht nicht. Woher soll ich denn das Geld für Papier, Farbe, Kleister und Leisten nehmen? Ich will ja gar keinen Drachen aus Papier haben. Einen richtigen Drache. Was willst du? Weißt du, Großmutter, ich habe vorhin auf der Wiese einen richtigen Drachen gesehen. Einen kleinen grünen Drachen mit feuchten blauen Augen. So niedlich war der. Und fliegen kann er. Ach, Papalapap, du sollst dir nicht immer solche Geschichten ausdenken. Am Ende werden dich noch alle Kinder auslachen. Ein richtiger Drache. Wo gibt's denn sowas? Also nimm jetzt deine Milch und geh zu Bett. Aber ich muss doch noch rechnen. Dann erst morgen früh. Dies ist unsere letzte Kerze und der Mond scheint heute nicht hell genug. Großmutter? Ja? Und wenn es aber den kleinen Drachen hernimmt? Schluss damit. Wenn du noch einmal davon anfängst, darfst du zur Strafe eine Woche lang nicht spielen gehen. Sie ist draußen. Hier, Birniblix, die Milch. Trink sie schnell aus. Du hast es selber gehört. Du kannst nicht hier bleiben. Ich will aber so gern bei dir bleiben. Wo soll ich denn sonst hin? Ich bin ganz allein auf der Welt. Wenn die Großmutter dich entdeckt, wird sie Krach schlagen und die Nachbarn kommen. Da wird es dir schlechter gehen. Versteck dich lieber draußen. Mensch. Drache. Jetzt kommt sie schon wieder. Willst du etwa schon schlafen gehen, Großmutter? Ja, ach, ich bin so müde. Den ganzen Tag über habe ich gewaschen und beim Bäckermeister sauber gemacht. Du pust das Licht aus, ja? Und schlaf gut. Gute Nacht, Großmutter. Hast du dich erkältet, Konrad? Das war die Katze. Na, ich glaube, du hast dich doch erkältet. Du schnaufst so. Ach nein, Großmutter, das war der Wind. Was machst du für einen Lärm, Konrad? Du sieh mal nach, vielleicht hat sich ein Hund in unsere Küche geschlichen. Wenn er die Suppe frisst, haben wir morgen nichts zu essen. Oh. Hier ist nichts, Großmutter. Sei bloß endlich still. Was sagst du, Konrad? Ich habe nichts gesagt. Schlaf nur, Großmutter. Oh. Jetzt, Bonneblix. Aber leise. Da! Vor meinem Bett steht ein Drache. Du hast nur geträumt. Ein Drache. Na, das kommt alles nur von deinen dummen Drachengeschichten. Hört ihr Leid und lasst euch sagen. Unsere Uhr hat 8 geschlagen. Das Feuer und Hilfe, Hilfe! Guten Abend! Feuer, ja! Mario! Mario! Was hast du? Feuer! Ein Drache! Drache! Ich habe ihn mit eigenen Augen gesehen. Wo ist der? Davon geflogen, Herr Bürgermeister. Als ich in mein Horn zutete, da hat er mit der Angst bekommen und ist da davon geflogen. Mit der Angst hat er es bekommen. Ja. Vor dir. Ja. Ein Drache, der Angst vor einem Nachtwächter hat. Ja, aber, so glaubt mir doch. Es war ein Drache. Ja. Er hat mir sogar einen guten Abend gewünscht. Ja. Ein Drache, der guten Abend sagt. Jawohl. Tirniplex war eilig davongeflogen und hatte sich im dichten Gebüsch an der Wiese versteckt. Er fand sogar eine kleine Kuhle, in der er bequem schlafen konnte. Konrad kam am Nachmittag, wie er es versprochen hatte. Und so hielten sie es jeden Tag. Wenn er Pirniplex rief, kam der aus seinem Versteck heraus, ließ sich an die Leine nehmen, stieg in die Lüfte und machte die schönsten Kunststücke. Alle Kinder wunderten sich, woher der arme Konrad den schönen Drachen hatte, der so gut fliegen konnte wie kein anderer. Der sogar flog, wenn kein Lüftchen sich regte und alle anderen Drachen zu Boden fielen. Konrad aber verriet nichts. Und er wartete auch immer, bis alle Kinder nach Hause gegangen waren, bevor er seinen Drachen vom Himmel holte. Und so verging der Herbst. Ist das kalt? Nanu, was ist denn das? Alles weiß. Komisch. Ob man das essen kann? Das ist aber kalt und schmecken tut's auch nicht. Aber schön sieht das aus. Hörni, Blick. Hier bin ich. Ist das kalt. Schöne Bescherung, was? Bescherung? Ist das Weiße eine Bescherung? Das ist Schnee, Pirniplex. Damit kann man schön spielen und Schneebälle werfen. Herrlich. Dann lass uns gleich anfangen, Konrad. Pirniplex, weißt du, ich kann jetzt nicht mehr kommen und mit dir spielen. Warum nicht? Weil es so kalt ist. Oh, ja. Ich friere und ich habe keinen warmen Mantel. Außerdem würden die Erwachsenen dich sofort entdecken. Du musst weg. Solche Fußspuren wie du macht sonst niemand. Ich soll wieder gehen? Ja, Pirniplex, es muss sein. Heul mal nicht gleich. Wir können uns ja im Frühling wiedersehen. Frühling? Ach, hör schon auf. Du hältst ja richtige Krokodilstränen. Ich bin kein Krokodil. Das sagt man nur so. Ich bin aber ein Drache. Also heul nicht solche Drachentränen. Das macht einen ja ganz krank. Immer hättest du doch nicht hierbleiben können. Du musst dir jetzt eine warme Höhle suchen, sonst erfrierst du. Lass uns wenigstens noch einmal spielen. Ich habe jetzt keine Schnur bei mir. Dann fliege ich ohne. Du musst nur rufen. Ich muss nach Hause, Ponyplex. Ich friere so. Oh, ganz blau siehst du aus. Na gut, dann müssen wir wohl Abschied nehmen. Lauf schnell nach Hause und setze dich an den warmen Ofen, Konrad. Wir haben keinen warmen Ofen. Oh. Holz und Kohlen reichen gerade für die Küche. Oh. Der Ofen wird nur zu Weihnachten geheizt. Och, nur zu Weihnachten. Prima, prima. Was soll denn an einem kalten Ofen prima sein? Weißt du, Konrad, ganz einfach. Ich krieche in den Ofen. Da habe ich eine Höhle und sicher ist es auch ganz gemütlich für mich und riecht schön nach Rauch. Und mit meinem Atem werde ich euch den Ofen wärmen und dann müsst ihr nicht mehr frieren. Mensch, Birniplex! Drache, Konrad. Das ist eine Idee. Und was für eine? Und ist der Konrad noch so arm? Der Drache macht den Ofen warm. Der Winter steckt sein kaltes Bein sogar noch durch den Schornstein rein. Doch ist der Konrad noch so arm? Der Drache macht den Ofen warm. Los, Birni, jetzt laufen wir nach Hause. Los, komm endlich. Konrad. Ja, Großmutter? Was hast du denn nun schon wieder gemacht? Ich? Du weißt doch, wir können es uns nicht leisten, den Ofen zu heizen. Ich habe nicht geheizt. Aber der Ofen ist doch warm. Und er wird jetzt alle Tage warm sein. Ohne Holz und ohne Kohlen. Du hast doch nicht etwa gelernt zu zaubern? Nee, zaubern nicht. Aber was, Junge? Du machst uns noch mal unglücklich mit deinen Einfällen. Weißt du noch, Großmutter, dass ich dir einmal erzählt habe, ich hätte einen kleinen Drachen gesehen? Ja, und da habe ich dir gesagt, du sollst nie mehr davon anfangen. Dann hast du geträumt, ein Drache stünde vor deinem Bett. Ach, geh. Das war aber kein Traum, Großmutter. Das war wirklich ein Drache. Er heißt Pirniplex und ist mein Freund. Und er ist ganz lieb und ganz allein auf der Welt. So was. Sein Vater hat ihn aus der Höhle gejagt, weil er kein Feuer spucken kann, sondern nur warme Luft. Da haben wir gedacht, wenn er in den Ofen kriecht und ihn mit seinem heißen Atem wärmt, da hat er eine Unterkunft und wir einen schönen warmen Ofen. Nee. Er hat mir auch versprochen, immer artig zu sein. Das stimmt. Und was ich verspreche, das halte ich. Hilfe! Ein Drache! Du brauchst keine Angst zu haben. Er tut dir nichts, Großmutter. Bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. Aber Konrad, das geht doch nicht. Das... Bitte. Bitte, bitte, bitte. Sieh dir nur seine treuen Augen an. Guck mal raus, Pirniplex. Guten Tag, liebe, liebe Großmutter. Naja, süß sieht er ja aus. Und manierlich scheint er auch zu sein. Also darf er bleiben? Na, meinetwegen. Danke, Großmutter. Danke, liebe Großmutter. So blieb Pirniplex bei Konrad. Die Großmutter schloss den kleinen Drachen bald in ihr Herz und erlaubte ihm auch, in der Stube zu sitzen. Wenn Konrad nach Hause kam, machte Pirniplex mit ihm zusammen Schularbeiten. Und so kam es, dass Pirniplex lesen und schreiben und rechnen lernte. Weil er sehr gescheit war, konnte er sogar bald besser lesen als Konrad. Zu Weihnachten bekam er einen großen Honigkuchen und eine große Schüssel mit angebranntem Korn. Da sang er vor Freude so laut O Tannenbaum, dass die Oma schon Angst bekam, die Nachbarn würden etwas merken. Pirniplex sang nämlich nicht nur gerne, sondern auch sehr laut. Und was sollten die Nachbarn denken, wenn sie herüberkamen und da saß ein Drache neben dem Tannenbaum? So sang er nur noch früh, wenn er heizte. Er steckte dann den Kopf in das Ofenloch. Da konnte ihn kaum einer hören. O Pirniplex, O Pirniplex, du kannst mir sehr gefallen. Du heizt nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Pirniplex, hier, also steckst du. Fliege. Ja. Da kann ich ja lange den Wald nach dir absuchen. Brumm, meine liebe Brumm, wie kommst du denn hierher? Ich wohne schließlich nebenan. Oh. Aber was um alles in der Welt hast du hier zu suchen? Ich wohne auch hier. Ich habe dich gesucht und dabei einen neuen Freund gefunden. Nein, zwei. Die Großmutter mag mich jetzt auch. Ich muss hier immer Drachengeschichten erzählen und vorlesen. Was? Du kannst lesen? Lesen und schreiben. Und rechnen. Donnerwetter. Hm? Du Pirniplex. Ja, Brummi? Du bist ganz schön gewachsen seit dem Sommer. Ja? Ja. Ach du liebe Neune, womöglich passe ich gar nicht mehr in den Ofen. Nee, das schaffst du nie. Was willst du auch in dem alten Ofen? Fliege. Ponyblix. Na, warum weinst du denn? Wenn ich nicht mehr in den Ofen passe, Fliege, darf ich bestimmt nicht länger hier bleiben. Was? Hoffentlich merkt die Großmutter es nicht so schnell. Oh. Aber sie merkt es natürlich doch. Zuerst tat sie so, als würde sie es nicht sehen. Denn sie hatte Pirniblix so lieb gewonnen, dass sie es nicht übers Herz brachte, ihn davon zu schicken. Aber Pirniblix wuchs immer mehr. Bald kam er kaum noch durch die Tür. Da mussten sie, ob sie wollten oder nicht, Abschied voneinander nehmen. Es war ein trauriger Abend. So traurig, dass man gar nicht davon sprechen mag, weil man gleich anfangen müsste, große Drachentränen zu weinen. Schließlich machte die Großmutter Honigmilch für Pirniblix und kochte für Konrad und sich Fliedertee. Genug geweint. Mhm. Wollen wir so Abschied nehmen? Ja, wir wollen uns lieber freuen, dass wir so schöne Tage miteinander verbringen dürfen. Ja. Nur wer hat schon das Glück, einen Drachen zum Freund zu haben? Du hast uns viel Freude bereitet, Pirniblix. Und nicht nur mit dem warmen Ofen. Bestimmt gibt es niemand, der so viele Drachengeschichten weiß, wie wir jetzt. Und bestimmt keinen Drachen, der so gut lesen und schreiben kann wie ich. Ja, und so muss eine Freundschaft auch sein. Genau. Jeder gibt dem anderen. Kommt, wir wollen zum Abschied noch einmal das alte, lustige Drachenlied singen. Ja, Großmutter. Großmutter. Drachenschwanz, tanzt den großen Drachentanz. Pirniblix kann schreiben, muss nicht sitzen bleiben. Eimer, Schaufel, Besen, Pirniblix kann lesen. Froh die Drachen lachen, ha, ha, ha. Raus mit dir! Raus mit dir! Helft mir! Helft mir! Ich komme nicht durch die Tür! Los, Großmutter, schieb! Hau! Ruck! Hau! Ruck! Hau! Ruck! Nun aber nichts wie weg! Mach's gut, mein lieber Pirniblix! Auf Wiedersehen und viel, viel Glück! Konrad und seine Großmutter hörten nie wieder etwas von Pirniblix. Das heißt, einmal hatte Konrad einen merkwürdigen Traum. Da saß eine Fliege auf seinem Kopfkissen und bestellte ihm Grüße von dem neuen Oberdrachen Pirniblix. Man hätte ihn gewählt, obwohl er doch nur einen Kopf und veilchenblaue Augen hatte und nicht einmal richtig Feuer spucken konnte. Dafür aber konnte er lesen und schreiben und war der klügste Drachen. Weit und breit. Und das hätten alle Drachen eingesehen. Es ist gut, den Allerklügsten zum Oberdrachen zu machen. Er habe jetzt auch eine schöne Höhle und eine Frau und 4 Kinder. Und das Älteste mit veilchenblauen Augen habe er Konrad genannt. Als Konrad aufwachte, flog tatsächlich eine Fliege von seinem Kissen. So wusste er nie, hatte er es nun geträumt oder nicht. Als Konrad später heiratete und einen Sohn bekam, nannte er ihn Pirniblix. Wenn ihn jemand fragte, warum er seinem Kind einen so ausgefallenen Namen gegeben hatte, zuckte er nur mit den Schultern und verriet nie etwas von seiner Freundschaft zu Pirniblix, dem Drachen mit den veilchenblauen Augen. Heute erzählte euch Ole Bohle Der Drache mit den veilchenblauen Augen. Ein Märchen von Gerd Prokop. Redaktion Nina Korn. Musik Matthias Wenzlaff. Produktion Rundfunk der DDR 1976.